Die Dynastie Sanson hat dieses Amt seit 6 Generationen schon ausgeübt. Gebildete, sensible Männer, die dieses Amt zu übernehmen hatten und damit leben mussten. Charles-Henri Sanson ist zu Beginn der Revolution genau 50 Jahre alt. Ein Intellektueller. Steht wie Guillotin auf Seiten der Revolution im Sinne von Abschaffung des Unvernünftigen und Befreiung von mittelalterlichen Zwängen. Zum Beispiel war der Scharfrichter in England ein angesehener, allgemein geschätzter Bürger der Gesellschaft, war sein Kollege in Frankreich ein Paria, ein von jeder gesellschaftlichen Achtung Ausgeschlossener. Bis 1788, also ein Jahr, bevor ihm Guillotin von seinen Überlegungen erzählt, so lange gehörte in Frankreich zu den Pflichten des Henkers auch die Tortur. Bourreau, der Schinder. Am Tag vor Weihnachten 1789 wurde in der Nationalversammlung über die Bürgerrechtsansprüche des Henkers verhandelt. Ein schändliches Gewerbe. Auch Schauspieler gehören zu den schändlichen Gewerben. Und ihnen wird das Bürgerrecht viel länger als dem Bürger Henker verweigert. Zwei Männer, dem Henker zu seinem Recht verholfen und seine Sache ganz einfach auf den Punkt gebracht. Robespierre, der damals in der Versammlung meist nur als komische Figur genommen wurde. Den Rivarol, das Talglicht aus Arras nannte. Als die Erörterung sich in philosophischen Vergleichen und Fragen von Ehre, Schauder, Abscheu und dergleichen verlor, kommt Robespierre ganz knapp. Man wird niemals in dieser Versammlung mit Erfolg behaupten können, dass eine notwendige gesetzliche Handlung durch das Gesetz selbst entehrt werden könne. Man muss das Gesetz ändern und der grundlose Vorwand wird verschwinden. Dann greift er noch einmal ganz am Schluss lakonisch ein. Ich glaube nicht, dass es hier eines Gesetzes bedarf. Wen das Gesetz nicht ausschließt, der ist zugelassen. Der zweite ist Martin de la Varenne, ein Rechtsgelehrter, der in einer Denkschrift der Nationalversammlung die Sache genau begründet. Anfang des Jahres 90 geht der Dr. Guillotin zu Charles-Henri Sanson und entwickelt, weshalb und worauf seine Überlegungen zu einer solchen Hinrichtungsmaschine zielt. Wichtigster Punkt, dass die Vollstreckung des Todes nicht gerade durch Menschenhand geschehe. Das ist für Bürger Henker natürlich genau das Zentrum, wie er ein bürgerlicher Henker wird. In diesem Sinne bürgerlich, zivil sind zwei andere Kriterien, die das Ding, das tötet, erfüllen soll. Erstens, nur töten, nicht martern, schmerzlos töten am besten. Zweitens, nicht vergessen, Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts, umgekehrt wie heute. Damals durften Todesurteile überhaupt nur öffentlich vollstreckt werden. Juristisch ausgedrückt, der Scharfrichter unterlag der Kontrolle der Öffentlichkeit. Das Volk hatte das Recht, mit eigenen Augen zu prüfen, ob bei dieser Handlung auch alles einwandfrei war und makellos zuging. Schlampige Scharfrichter oder Stümper wurden noch zur Goethezeit vom selbstbewussten Volk an Ort und Stelle einfach totgeschlagen. Also erstens für den Delinquenten ein schmerzloser Tod und zweitens für die Öffentlichkeit die sichtbare Exekution. Doch so, dass nach vollstreckter Hinrichtung die traurigen Überreste des Opfers den Augen der Volksmenge entzogen würden. Genau genommen heißt das, zwar mit Tod bestrafen, doch das Töten nicht zur Strafe machen. Aus dieser Sicht ist mit der Guillotine der erste ganz entscheidende Schritt zur Abschaffung des Todes als Strafe getan. Und zur Befreiung der Menschen von der Notwendigkeit, dass einer der Henker sein muss. Die Guillotine tötet nicht mehr unmittelbar durch des Henkers Hand, sondern durch die Anziehungskraft der Erde, vor der wir alle gleich sind. So etwas schwebte dem Doktor und dem Henker wohl vor. Doch kommen Sie mit Ihrer Konstruktion nicht weiter. Hat man des Rätsels Lösung, dann hat man eben kein Rätsel mehr, sondern kennt einen Trick. Das ist bei der Geschichte so verrückt, dass uns rückblickend eine Welt von Tricks zwangsläufig das genaue Gegenteil von dem vor Augen führt, was in der Tat das Rätsel der Geschichte ist. Die Geschichte der Guillotine als Beginn der Republik und als Fest der Freiheit und der Vernunft. Vergebens suchten sie, Sanson und Guillotin, Aufklärung durch die Geschichte oder in fremden Ländern etwas zu entdecken, was ungefähr der Vorstellung entsprechen könnte, welche sie sich von der bisher noch formlosen Maschine machten. Aus dem 16. Jahrhundert liegen ihnen Kupferstiche aus Deutschland und Italien mit Darstellungen derartiger Konstruktionen vor, die alle letzten Endes mit einem fallenden Beil arbeiten. Einer dieser Kupferstiche stellt ein Hinrichtungsinstrument namens La Manaya dar. Ein Gerüst, das aus zwei Seitenwänden besteht, in deren Mitte das todbringende Beil schwebt. Der Verurteilte liegt auf den Knien, den Kopf auf einem Block und der Henker steht an einem der Pfeiler der Seitenwände, um den Strick zu lösen, damit das Beil aus der Höhe auf den Hals des Delinquenten niederfallen kann. Zwei wesentliche Elemente der Guillotine sind da schon. Das Fallbeil und ein Gerüst, in dem es fällt. Selbst in Frankreich hat man schon die Enthauptung mit einer solchen Maschine betrieben. Der in Toulouse 1632 hingerichtete Marschall de Montmorency war durch ein zwischen zwei Balken emporgezogenes Schlichtbeil, welches ihm beim Herabfallen den Kopfabschnitt getötet worden. Es war also dies vollständig sogar eine Landessitte. Über die Hinrichtung von Montmorency ist vor allem bekannt, dass bei der Hinrichtung alles schief und daneben ging und dass es zu einem nicht endenden Gräuel ausartete.